weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Freefall Theater in St. Petersburg, Florida, erzählte im Mai-Juni 2023 in seinem Original-Musical Oz die Geschichte Frank Baums, der die Serie der Oz-Bücher schrieb und immer hoffte, dass er doch noch mit seinen Erwachsenenromanen einmal berühmt werde. Vater träumt, so seine Frau, die ihm sagt, er müsse doch an sie und die Familie denken. Seine Kinderbücher garantierten ein erfolgreiches Leben, das seine Familie ernähre. Mit dem Zauberer von Oz war dem Autor der größte Erfolg beschert. Gezeigt wird in Gesang und Musik schönste Melodien, in schönsten Kostümen und auch durch zwei langgestreckte Videotafeln, dass der Mittelwesten mit all seinen grünen und goldenen Korn- und Sonnenblumenfeldern Baum und seine Geschichten inspirierten. Von hier wird Dorothys Haus durch die Luft und die Kleine mit ihren roten Schuhen ins Zauberland Oz gewirbelt. Aber auch Baums Reisen, wenn man das Set mit seinem Balkon zur Schiffsreling werden lässt und die Orte seiner Besuche wie Wien oder Paris, die von links nach rechts über die zwei langgezogenen Schirme ziehen, sieht, werden wunderbar in alten Bildern und Fotografien lebendig. Dazu gibt es Kostüme und viele Requisiten wie Blumen und Möbel, die farblich und authentisch die Zeit Frank Baums darstellen. Alles sehr stimmig. Alles bildet eine Kulisse für seine Lebensgeschichte, in deren Mitte wir den Zauberer und die Figuren wie die Vogelscheuche, den Zinnmann und den Löwen begegnen. Ich hätte mir gewünscht, dass der zweite Teil der Geschichte mit ebenso viel Liebe zum Detail, zu der Liebe seines Sohnes, die sicherlich eine zentrale Rolle verdient hätte, ein paar mehr Kostümwechsel hätten sie lebendiger erzählt als allein die Stimme eines Erzählers. So zieht man rasch durch die zweite Hälfte seines Lebens und wir halten inne und wo es Blumen regnen könnte und junge Liebe und Wundergestalten aus seinem zweiten großen Buch uns begegnen könnten, heißt es stattdessen einen schnelleren Abschied nehmen. Man hätte noch ein paar hübsche Melodien mit einbeziehen können, dennoch eine sehens- und hörenswerte Geschichte. Das Musical, die Geschichte vom Leben von Frank Baum und seinem Oz. Die Schauspieler waren erstklassig ausgewählt und vor allem die Musik und Texte hatten das Zeug dazu, am Broadway zu landen. Der Zauberer hinter dem Zauber der Oz-Geschichte hat viele Kindergeschichten geschrieben, aber keine so eindrucksvoll und langlebig wie in Buch, Film und Musical, wie die von Dorothy und ihren roten Schuhen. Meine Freude an diesem schönen neuen Musical, das hoffentlich viele gesehen haben werden, brachte mich wiederum auf Andrea Such, die ich vor Jahren im Musical The Wizard of Oz in Tampa kennenlernte und für unsere Sendung interviewt hatte. Die schöne Ungarin mit der großen Stimme, gesegnet als Kind schon davon, mit in Ungarn bereits im Alter von 6 Jahren von ihrer Mutter auf eine Karriere als Gesangskünstlerin vorbereitet, reiste mit einem Kinderchor trotz politischer Hürden durch ganz Europa damals als Kind. Damit war ihre Kindheit zwar von der Disziplin der Gesangskarriere geleitet, jedoch dadurch von den Zwängen des Eisernen Vorhangs befreit. Ungarn wie andere Ostblockstaaten damals präsentierten gerne ihre Künstler im Ausland. Andreas Mutter, eine Klavierlehrerin und Gesangslehrerin, nahm Andrea mit zum Vorsingen beim Kinderchor des ungarischen Radio- und Fernsehchors. Wie alle aufgenommenen Kinder besuchte auch Andrea die spezielle Schule für Chorkinder, wo sie die akademischen Erwartungen mit einem beschleunigten Lehrplan erfüllen mussten, sodass sie Reisen, Auftreten und Aufnahmen machen konnten. Ein voller Terminkalender mit zahlreichen Verpflichtungen war ihr Leben. Es waren erstaunliche 8 Jahre im Alter von 6 bis 14 Jahren, schließt Such, aber es gab viele Vorteile. In einem solchen Leben lernt man professionell, zuverlässig und geschickt zu sein. Exzellent sein ist eine Selbstverständlichkeit, Ablehnung ein normaler Teil des Ganzen. Von den 120 Kindern wurden nur 25 bis 30 für die größeren Tourneen ausgewählt, auch bis nach Japan. Such lernte ihr Publikum zu respektieren und ihm dankbar zu sein. Ohne es sei die Leistung eines Künstlers nicht vollständig, so sagt sie. Mit diesem Chor bereiste sie die Welt, während Ungarns Bürgern das Reisen noch verboten war. So konnte Andrea, die die Künste, die Musik, ihre Kollegen und die Arbeit im Team liebte, etwas Sinnvolles für sich und andere schaffen, so sagt sie. 1989, zugleich mit der Öffnung des Eisernen Vorhangs, zog sie nach Wien. Warum? Im Showbusiness klappt nicht immer alles, sagt sie. Da habe sie beschlossen, außerhalb Ungarns nach Arbeit zu suchen und dann in vielen Musicals in ganz Österreich als Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin aufzutreten. Ihr wurde empfohlen, in allen Bereichen gleichermaßen Kompetenz aufzubauen, was ihr in ihrer Karriere sehr viel geholfen habe. Ich begann mit der Schauspielerei mit 18 Jahren als Tänzerin und Sängerin am Vidám Theater in Budapest. Später bekam ich kleinere Rollen und hatte die Gelegenheit, von berühmten Schauspielern und Regisseuren zu lernen. Dafür bin ich sehr dankbar, sagt sie. Während sie in Wien in Musicals auftrat, freundete sie sich mit ihren amerikanischen Künstlerkollegen an. Eine von ihnen wurde ihre beste Freundin, eine New Yorkerin mit österreichischem Ehemann, die sie im Dezember 1993 zu einem 3-wöchigen Urlaub nach New York einlud. Es sei der anstrengendste Urlaub meines oder ihres Lebens gewesen, sagt sie. Ich nahm jeden Tag an Tanz-, Gesangs-, Schauspielkursen teil, schaute mir alles an, was ich sehen konnte, sowohl am Off-Broadway als auch am Broadway. Dabei habe ich mich in New York verliebt, sagt Such. An einem stürmischen Tag nahe der U-Bahn-Station der 72. Straße wehte mich der Wind buchstäblich in ein wunderschönes Gebäude. Ich bewunderte die Innenräume und begann ein Gespräch mit der Empfangsdame. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Gebäude um den Sitz der American Musical and Dramatic Academy handelte. Und die jährlichen 3-tägigen Auditions standen kurz bevor, also Vorsingen. Sie meldete sich für den 3. Tag an und bereitete ein Lied aus der ungarischen Operette »Die Csárdás-Fürstin« auf und auch einen Text aus dem Musical »Chicago«, den sie noch am selben Tag auf Englisch lernte. Ich wusste, dass ich absolut keine Chance hatte, aber ich fühlte mich großartig und dachte, was für ein mutiges Mädchen ich bin und was für eine tolle Geschichte daraus wird, die ich dann zu Hause erzählen kann. Nach dem Vorsingen kehrte sie nach Europa zurück. Da im Februar ihre Proben für Jesus Christ Superstar in Klagenfurt, eine Produktion dort, in Österreich beginnen sollten, ist sie dann zurückgekehrt. Während sie noch einige Wochen zu Hause war, erhielt sie einen Anruf aus New York, in dem die Academy ihr mitteilte, dass sie in das Programm der Schule aufgenommen worden sei. Da sie ihnen aber mitteilen musste, nicht zurückkehren zu können, aus beruflichen Gründen, um an dem Stipendiumsauswahlen teilzunehmen und sowieso kein Geld für die Studiengebühren in Höhe von $7,000 pro Semester habe, sah sie diesen Traum ausgeträumt. Doch der amerikanische Academy-Leiter kontaktierte den Leiter des Klagenfurter Musicals, für das sie probte, und bat um eine Referenz für Andrea. Die beiden entdeckten, dass sie sich kannten, und so setzten sie sich beide für Andrea ein. Sie erhielt ein volles Stipendium für das 18-monatige Studium am AMDA. an einer Schauspielschule in einer Sprache zu studieren, sagt sie, die man kaum spricht, gute Noten zu halten, um sein Stipendium zu behalten und in einer der größten Städte der Welt zu überleben, war nicht einfach. Glücklicherweise nahmen ihre Freunde sie auf, bis sie eine eigene Wohnung fand. Man half ihr, einen Job zu finden, und so überlebte sie die schwierigsten ersten 6 Monate. Während ihre Rollen in Musicals ihr verhalfen, nach New York zu finden, waren ihre Rollen in den letzten Jahren, und wir sprechen jetzt von den 2020er Jahren, hauptsächlich Schauspielrollen, nicht auf Bühnen, sondern in Filmen und im Fernsehen. Jede von ihnen half ihr dabei, beruflich und persönlich weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Eines ist sicher: Ich habe das Glück, wie immer im Lotto, eine tolle Besetzung und Crew zu haben, einschließlich ihrer Rolle in John Wick 3 mit Keanu Reeves. Sie beschreibt Reeves als den bodenständigsten, großzügigsten, freundlichsten und unglaublich talentierten und authentischen Künstler. Such arbeitet, wie so viele Einwanderer, mit ihren besonderen Sprachkenntnissen. 13 Jahre lang als ungarische Dolmetscherin für die Miss Universe-Organisation. Sie genießt die Zusammenarbeit mit den Kandidaten, allesamt hochprofessionelle, gebildete, leidenschaftliche, mutige und freundliche junge Frauen. Schließlich ist Andrea Such noch lizenzierte Therapeutin. Ich wurde in einen Haushalt hineingeboren, in dem Kunst, Mutter und Wissenschaft, Vater, eng miteinander verbunden waren. Ich war und bin im wahrsten Sinne des Wortes immer in beiden Welten zu Hause. Ich sehe viele Ähnlichkeiten zwischen der Schauspielerei und der Arbeit als Therapeutin. Ich kann mir die eine ohne das andere nicht vorstellen. Jeder der Welt der Schauspielerei weiß es zu schätzen, dass ich auch Therapeutin bin. Im akademischen Kreisen wird geschätzt, dass ich Schauspielerin bin. In meinen beiden Berufen baue ich auf dieser Verbindung auf. Ich bringe Methoden von einem Gebiet ins andere und schaffe so neue Wege und Möglichkeiten. Vielleicht ist es das, was in meinem Lebensmanuskript steht, der Tochter einer Schauspielerin als Mutter und eines Vaters, der Professor war. In beiden Berufen bauen wir auf Geschichte und Leistung auf, und das kann Perspektiven ändern. Als Schauspieler profitiert das Publikum als Beobachter vom Endergebnis. In der Dramatherapie liegt der Wert im Prozess, der durch die interaktive Einbindung der Teilnehmer eine positive Veränderung kultiviert und aufrechterhalten kann. Der eine konzentriert sich auf das Produkt, der andere auf den Prozess. Beide regen uns zum Nachdenken an, lassen uns in eine andere Welt eintauchen, zeigen Möglichkeiten und Chancen auf, wecken Hoffnung und Neugier und ermutigen andere, das Leben zu genießen. Die Informationen wurden mit einem Interview mit Soch in dem Blog im Februar 2020 gefunden, der sich Malcolm Holt's Sunny Side of the Street nennt. Und wir geben Ihnen dazu die Verbindung in unserem Blog. Wer Andrea finden möchte, kann sie auf Instagram finden und auch unter imdb.com, wo eben die Schauspieler gelistet sind, die man in USA finden kann. Ich darf mich Ihnen empfehlen. Ich darf mich freuen, dass ich Andreas Interview Ihnen jetzt noch einmal bringen kann. Damals, wie gesagt, mit dem Musical Wizard of Oz hier in Tampa. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viel Freude haben, bei diesem Interview Sie noch ein bisschen näher kennenzulernen. Ich hoffe, dass diese Einführung, die ein Update gegeben hat, Sie auf Andrea neugierig macht. Man findet sie unter Such in beiden Schriftweisen, nämlich S-O-O-C-H, wie man im Amerikanischen das ausspricht, Such, das natürlich Ungarisch ist, und dort können Sie sie also auch finden. Viel Freude bei dem Interview jetzt, Ihre Susanne Nielsen. Willkommen zum Kulturspiegel, und dieses Lied kennen Sie sicher alle, Somewhere Over the Rainbow, irgendwo da auf der anderen Seite des Regenbogens, da ist es wunderschön, singt Dorothy. Fliegen die Vögelchen und alles muss ganz wunderschön sein. Sie wissen, dass in einem großen Sturm Dorothy und ihr kleiner Hund Toto in ein ganz anderes Land geweht werden, und zwar in das Land von Oz. Und dort gibt es einen Zauberer, und der Zauberer von Oz, der kann alles wieder richten. Und Dorothy findet auf ihrem Weg durch das Land, durch das Zauberland, auf einer gelben Straße, die sie zum Erfolg führen soll, eine ganze Reihe von Kreaturen, die auch alle etwas suchen, alles etwas vermissen. Dorothy vermisst ihr Zuhause. Sie möchte zurück nach Kansas. Und sie findet auf dem Weg eine Vogelscheuche, und diese Vogelscheuche möchte gerne ein Gehirn haben, denn da, wo das Gehirn ist, ist nur Stroh. Und dann findet sie einen Zinnmann, und dieser Zinnmann ist geboren ohne ein Herz, und er möchte gern ein Herz, das pocht. Und dann finden sie einen Löwen, und der Löwe ist zwar groß und stark, aber er hat keine Courage, und er wünscht sie sich auch. Und Dorothy sagt, weißt du was, kommt einfach mit, wir suchen und besuchen den Zauberer von Oz, und er wird es schon richten. Und sie sind ganz glücklich, zwischendurch begegnen sie einer Hexe, die sie aufhalten möchte, und diese Hexe in diesem Falle wird von der wunderbaren Eartha Kitt gespielt, und dann entdecken sie den Zauberer, und der Zauberer von Oz, gespielt übrigens von Altstar Mickey Rooney, ganz fantastisch, dieser Zauberer von Oz verspricht ihnen erstmal gar nichts und versucht sie ein bisschen abzuwimmeln, aber Dorothy bleibt und kommt zurück mit dem Besen der Hexe, das ist nämlich das, was der Zauberer sie losgeschickt hat, zu finden. Und das ist natürlich schwierig, denn so eine Hexe, die lässt man nicht so einfach verschwinden. Und Dorothy schafft auch das mit der Hilfe ihrer lieben neuen Freunde. Und zum Schluss entdecken sie, dass der Zauberer von Oz vielleicht doch nicht genau der ist, von dem sie gedacht haben, er sei es, nämlich der große, starke Zauberer. Er ist ein ganz gewöhnlicher Mann, der ihnen aber trotzdem hilft, denn er sagt ihnen, schaut einmal, ihr habt ja schon all die Dinge, von denen ihr träumt, und die habt ihr ganz alleine für euch geschafft. Ihr habt Courage gezeigt, ihr habt ein Herz gezeigt und ihr habt bewiesen, dass ihr schlau seid. So, und Dorothy wird natürlich zum Schluss auch wieder nach Hause kehren können. Und zunächst einmal ist Dorothy natürlich im Land der Munchkins, der kleinen Leute, und Dorothy findet ihren Weg auf einer großen Straße, dieser gelben Straße, nämlich der Yellow Brick Road. Sehr viel der Musik ist natürlich im Musical-Stil. Und wann ist dieses Musical kreiert worden? Dieses Musical ist von 1902. Damals war es zum ersten Mal am Broadway zu sehen, und zwar mit 293 Vorstellungen. Im Januar 1903 hat das Old Majestic Theater am Columbus Circle dieses Stück aufgeführt. Viele erfolgreiche Versionen dieses Stückes, der Zauberer von Oz, sind aufgeführt worden, und davon ist natürlich die 1939 gedrehte Filmversion von Metro-Goldwyn-Mayer die bekannteste. Und wer ist dort gewesen? Natürlich die Judy Garland. Judy Garland als Kinderstar, die dann dieses Stück mit zum Erfolg schaffte oder verhalf, Entschuldigung. Und wir werden uns ein bisschen unterhalten mit einer jungen Dame, die ganz glücklich war, in diesem Stück auftreten zu können. Und sie spricht Deutsch. Und das ist Andrea. Andrea ist aus Ungarn. Und sie wird uns jetzt erzählen, wie es ihr ergangen ist. Andrea Sütsch. So, wir sitzen im Kulturspiegel mit Andrea Sütsch. Wenn man den Namen hört, Andrea hört sich sehr deutsch an, aber ist es nicht. Sie kommen woher? Ich bin geborene Ungarin, und ich bin nach Wien gekommen um 1989, wo ich studiert habe auf die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Ich habe die Musical und die Opera Abstellung mitgemacht, und dann habe ich ein paar Spiele und Musicals mitgemacht, wie Jesus Christ Superstar. War das unter Peter Weck zu der Zeit? Hat der dort gelehrt? Peter Weg ist Theater an der Wien Studio. Mhm. Das ist eine andere Schule. Das ist eine Schule, gehört zu dem Stadt. Mhm. So, ich konnte ein Stipendium bekommen. Deswegen, ich konnte nicht Peter Weg. Ich könnte es mir nicht leisten. Mhm. Mhm. Aber ich kenne eine Menge Leute, die das mitgemacht haben. Das ist eine auch gezeichnete Schule. Mhm. Das ist nämlich, wir haben jemanden mal im Radio gehabt, die war bei Peter Weg und war sehr glücklich darüber. Hat aber gesagt, dass das, glaube ich, zu Ende gegangen ist mit dem Musical. Ich glaube, Sie haben Glück bei Ihrer Ausbildung, dass es sehr musical-orientiert, das ist relativ neu, nicht? Eine Musical-Ausbildung. Ja, das war eine ganz neue Ausbildung. Ich glaube, wir waren vielleicht die zweite Jahr oder erste, ich kann es mir nicht erinnern, aber das war ziemlich neu. Mhm. Es gibt sehr viele Musicals, die in Europa aufgeführt worden sind. Haben Sie in Europa an Musicals teilhaben können oder sind Sie gleich dann nach Amerika gekommen? Ich habe klassisch gesungen. So, ich habe in La Scala in Milano gesungen, eine neue Oper bei Karl-Heinz Stockhausen. Ja. Das sind auch ausgezeichnete deutsche Komposer. Ja. Und wir haben das, haben die CD gemacht. Ja. Und dann wir sind nach Milano gefahren und wir haben dort 2 oder 3 Wochen wochenlang Shows gemacht, das war super. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen nach Wien und habe ich Bernsteins Mass bekommen. Mhm. Ich war eine von den Solisten und das war mit Theater an der Wien, mit Kaspar Richter. Mhm. Mhm. Und dann habe ich Jesus Christ Superstar bekommen, wo ich eine Solisten war und Understudy, Mary Magdalene. Mhm. Das heißt, dass Sie das als zweite Stimme singen, wenn Mary Magdalene was passiert, dann, und ist das dann auch passiert, oder sind Sie dran gekommen? Nein, dann übt man viel und hat es leider nicht. Aber wie ist das, wenn man jetzt mit einer opernausgebildeten Stimme ins Musical gerät? Was dann? Ist das ein anderes Gefühl? Ehrlich gesagt, ich liebe Tanzen, ich liebe Schauspiel, ich liebe Singen, aber um eine Operasängerin zu sein, man muss immer früh ins Bett gehen und man kann nicht ein Glas Wein trinken oder nichts. Das ist sehr, die Disziplins sind viel zu hoch für meine Ihr Gefühl, was die anderen. Ja. So, ich war, als ich 18 war, ich war eine Tänzerin in Ungarn. So, ich habe immer geliebt Tanzen und Schauspiel und das ist nur so passiert. Mhm. Ich habe dann Musicals bekommen und solche Aufträge. Aufträge, was ich das machen musste. Ja. Und ja, ich mag das irrsinnig gern. Ja, ja. Und jetzt sind Sie in einem Musical, in einem amerikanischen. Das heißt, Sie sind dann doch nach New York gegangen. Ja. Ja. Ich habe ein anderes Stipendium bekommen um 93 in New York. Mhm. Das heißt die American Musical and Dramatic Academy. Mhm. Und ich habe 2,5 Jahre, so 4 Semester mitgemacht in die Musical-Abteilung. Mhm. Und nachher, ich konnte zurückgehen, weil ich habe einen Vertrag gehabt mit Rocky Horror Picture Show in Basel, in der Schweiz. Waren Sie da jemand Spezielles in dem Rocky Horror Picture Show? Ja, Magenta. Aha, okay. Und, aber dann bin ich hier geblieben, weil nach meine Diploma sofort, ich habe ein anderes Stück bekommen, More Eastern 9. Es ist so ein wunderschönes Stück, ein Musical. Kennen Sie den Film Fellini, 8,5? Es kennen viele sicher diesen Film. Und wenn nicht, dann müssen Sie zu Blockbuster oder sonst einem Videoladen und sich den mal leihen. Denn es gibt sehr viele ausländische Filme, aber sie bleiben in Amerika nur immer eine Woche. Und dann muss man sie sich leihen. Ja, ja. Aber das ist ein super Film. Das ist die Musical-Version auf diese, von diese 8,5. Ja. Mhm. Und das war wunderschön. Das habe ich mitgemacht. Dann habe ich ein anderes Stück mitgemacht, Call Me Madam mit Leslie Adams. Mhm. Und dann habe ich die Auditions mitgemacht für The Wizard of Oz und hier bin ich. Der Zauberer von Oz, The Wizard of Oz, ist ein Musical, das schon 1900 geschrieben worden ist, und zwar von L. Frank Baum. Und dieses Buch, The Wonderful Wizard of Oz, ist wieder und wieder und wieder aufgeführt worden. Und es ist ein Stück für alle Leute, groß und klein, denn es geht um Träume im Leben, die man ganz alleine verwirklichen kann. Man braucht keinen Zauberer, man ist selbst der Zauberer, lernt man am Ende dieses Stückes, das über eine gelbe Straße führt zum Erfolg. Und wir sprechen mit Andrea Sütsch, die das große Glück hatte, in diesem Musical mit auftreten zu können und zurzeit auf der Bühne im Tampa Bay Performing Arts Center mit diesem Stück Oz gastiert, The Wizard of Oz, und zwar mit ganz großen Schauspielern, an der Seite von ganz großen Schauspielern, nämlich Mickey Rooney als dem Zauberer und Eartha Kitt, der Katzenfrau. Diese Eartha Kitt, die wir vom Graulen, vom Fauchen her kennen, diese Eartha Kitt ist die Hexe. Sie ist sehr komisch, sie hat ein grünes Gesicht und sie hat noch sehr, sehr tolle Beine und sagt, sie ist 71 Jahre alt. Und diese Frau fliegt über die Bühne und ist unterstützt von einer ganz tollen Truppe. Diese Truppe besteht aus großen und kleinen Menschen und Andrea Sütsch ist eine der sehr Großen, aber sie spielt jemand sehr Kleines. Und das ist sehr interessant und das wird sie uns jetzt ein bisschen erläutern. Und da sind Sie nicht unbedingt gleich an der vordersten Stelle an der Bühne. Sie haben gesagt, wir stehen auch viel hinter der Bühne. Oh, und ja, zwar als die kleinen Leute, aber Sie sind ja relativ groß. Also ich kann nur sagen, sehr groß. Und man weiß immer nicht, wird man jetzt jemanden kennenlernen von der Wizard of Oz, der sehr klein ist, ein richtiger Munchkin, oder jemand sehr Großes und Hübsches wie Sie und lange blonde Haare hat Sie. Also wie macht man das? Wie wird man denn ein Munchkin, wenn man keins ist? Es ist komisch, weil meine Mutter hat mir gefragt, was magst du? Und ich habe gesagt, ich bin ein Munchkin, ich bin 172 cm groß. Und sie hat gefragt, oh Gottes Willen, wie groß sind die anderen? So, meine Mutter hat sich vorgestellt, Leute über 3 Meter groß, dass ich ein Munchkin bin. Aber nein, das ist so, dass sie brauchen jede Stimme. Ja. Und sie brauchen jede Leute auf der Bühne. So was passiert, das ist so ein Wand, das sieht aus wie ein Hauschen. Ja. Mit kleinen Fenster, öffne Fenster, so wie stehen da hinten. Ja. Auf diese kleine. Quasi auf Untersetzen. Die steht eigentlich tiefer als die Bühne, oder? Oder steht ihr oben drin? Also ihr guckt aus dem Fenster, aber ihr seid so aus, als wenn ihr ganz klein seid. Ja. Denn das ist ja das Land der Munchkins und das sind ja ganz viele Kleine. Ja, und auf der Bühne sind ja auch einige, die wirklich klein sind. Ja, genau. Genau. Und wie kommt man sich da vor? Man ist dann auf einmal wieder in der Kinderwelt. Das ist ja auch ein Stück, was eigentlich für Kinder ist, nicht? Ich glaube, das ist für alle, weil die ganze Geschichte ist so wunderschön und das sagt so viele tiefe Aussagen, dass das alle sehen müssen, ich glaube, in meiner Meinung nach. Ja. Und das ist eine wunderschöne Gefühl, wenn Leute so glücklich sind und ich fühle mich wie ein Rockstar auf die Ende auf unserer Show, weil alle stehen auf und sie das lieben das so gern, das ist wunderschön. Ja, man hat also wirklich gestanden und geklatscht und man kommt ganz nach vorne dann nochmal zum Schluss und singt mit dem Publikum und dann sie sind aber auch eine Blume zwischendrin. Ich bin drei. Drei Blume? Drei Blume bin ich, ja, weil wir haben einen auf meinem Kopf und zwei auf unsere Hände, so sieht aus wie das drei. Das sind Mohnblumen und die sollen eigentlich die Dorothy in den Schlaf versetzen, gell? Genau. Sie sollen. Und das kommt dann natürlich nicht, das ist keine gute Sache, sondern das ist so ein bisschen böse von der einen Hexe, ja? Ja, das ist nicht unsere Schuld. Drei Hexe, ihre Schuld. So. Und diese zauberhafte Wahrheit ist ja eigentlich, dass dieser große Zauberer, der allen helfen soll, ein ganz kleiner Mann ist, nämlich der Mickey Rooney in diesem Falle, der eigentlich kein kleiner Mann ist, sondern wirklich eine Größe, nicht eine schauspielerische Größe. Ja. Wie ist das denn, mit so einem ganz berühmten Schauspieler auf der Bühne zu stehen? Auch Eartha Kitt ist in diesem Stück. Und wenn die ja nur auf die Bühne kommen, wird ja schon geklatscht. Ja, natürlich. Und wie kommt man sich da vor? Das ist sehr komisch für mich, weil besonders ich bin kein Amerikaner. So für mich Mickey Rooney und Eartha Kitt waren nicht diese Größen. Echte Leute. Ja. Sie waren so ein Traum oder ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Ja, aber für mich auf die gleiche Bühne mit Mickey Rooney stehen, das ist etwas, was mein Opa nicht glauben könnte. Aha, ja. Und er wäre sehr, sehr stolz auf mich, weil wir haben ihm zugeguckt, als ich 5, 6 Jahre alt war und wir haben keine Color TV gehabt, nur schwarz-weiß und nur 2-mal pro Woche Sendung und wir haben ihm zugeguckt und jetzt bin ich in dasselbe Show mit ihm und er sagt mir in Ungarisch, dass du bist so wunderschön, aha, weil er kann ein paar Worte auf Ungarisch sagen, er ist sehr süß und das ist nur ein Traum. Aha, meine aha. Mutter hat mich zugeguckt, angeschaut in Toronto, so ich habe sie zu Mickey vorgestellt, sie war so glücklich. Aha, ganz das ist aufgeregt. Eine wunderschöne und sie sind so süß und die beiden sind tolle Leute. Mhm. Und Eartha hat tolle Beine. Also, oh, Gottes Will. Ja, sie ist 71 jetzt, sagt sie. Ja. Ja. Ja. Sie ist wunderschön und sie kommt zu alle Party und sie macht alles mit und sie ist super süß, sehr, sehr freundlich. Sie faucht nicht wie eine Katze. Raum. Ja, wir sind gewöhnt. Das kennt ja jeder von ihr vor allem. Aber als die Hexe hat sie ein grünes Gesicht und reitet auf einem Besen herum. Ja, ja, ja. Sie ist böse, aber sehr komisch auch. Ja. Sie ist sehr süß und komisch. Ja, ja. Und das ist die richtige Rolle für sie, glaube ich, auch für Mickey Rooney. Ja, ja, ja. Was gibt es für Sie in der Zukunft, Andrea? Ich möchte mehr Film und TV machen. So, das möchte ich ein bisschen. In diesem Moment, ich weiß noch nicht, weil ich mache diese Show und ich habe noch nicht dran gedacht, was ich und mache. Und wie lange geht die Show jetzt noch? Wo gehen Sie noch überall hin? Ich glaube, wir werden so ein 2,5 Monaten Stopp machen, weil sie müssen was erledigen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Aber nach Dezember, das geht überall. Minneapolis, Los Angeles, Phoenix, Arizona, vielleicht Orlando. Können Sie sich vorstellen, wieder zurück nach Ungarn zu gehen jetzt? Wie ist es? Ja, ich gehe heim in 2 Wochen, um meine Eltern zu besuchen. Ob ich dort leben möchte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja. Ja. Ich weiß es noch nicht. Gibt es dort Musicals? So-so. Ja, ja, ja. Die großen Bühnen sind Wien und wahrscheinlich USA, New York. Ja, ja. Wie ist es denn in New York zu leben, wenn man aus Europa kommt? Ist das ganz anders? Ja, das ist ganz anders. Sehr schnell, sehr hektisch, sehr teuer. Ja. Competitive. Ja, natürlich. Also man hat sehr viel Konkurrenz. Nicht jeder. Ja, ja. Ja, so das ist schwer. Aber von der anderen Seite, das gibt mir diese Energie, um das mitzumachen und gewinnen und mehr erreichen. Und ich sage mir, sie sagen mir, dass ich bin eine Broadway-Show mit Mikro und ich glaube es nicht. Ja. So, wer weiß, was passiert in meiner Zukunft. Ja, ja. Dann wünschen wir Ihnen für diese Zukunft viel, viel Glück und vielleicht gibt es ja auch so Träume, die man sich nicht vom Zauber von Oz, sondern eben, die man sich selbst erfüllt. Und das ist ja auch der Sinn der ganzen Geschichte, nicht? Dass man selber das Löwenherz hat und selber das Gehirn hat und man braucht keinen Zauberer, man macht das alles selbst. Ja, ganz genau. Ja. Dankeschön. Tschüss. Danke. Ich habe mich sehr gefreut, Ihnen noch einmal dieses Interview zu bringen mit Andrea Sutsch. Und diese interessante ungarische Schauspielerin hatte ich als Musical-Darstellerin kennengelernt in Tampa. Und jetzt hoffe ich, dass Sie vielleicht mal im Internet nach ihr schauen. Und vielleicht finden Sie sie auch irgendwo im Film und Fernsehen. Da kann man sie auch im Internet aufspüren. Da gibt es einige Videoclips. Und vielleicht schauen Sie sich John Wick 3 noch einmal an. Und da tritt sie auf und hört sich sehr, wie soll ich sagen, mit einem starken Akzent und als eine sehr starke Frau an. Viel, viel Freude mit dem, was Sie diese Woche gehört haben und auch für das nächste Interview, das Sie dann nächste Woche hören werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben, bleiben Sie nett zueinander und sage Tschüss, Tau, auf Wiederhören, bye bye und Ihre Susanne Nielsen, an der Technik Bill Davidson, unser Produzent, und ich sage Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com.